ORAD.de, one of a day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einer iOS-App, die es allerdings, glaube ich, auch für Android gibt. So ganz sicher bin ich mir da momentan aber nicht. Die Rede ist von Bugs, spannender Aktienhandel. Apple Watch App, gratis App, 68,4 MB groß ist die App. 1.547 ist die aktuelle Versionsnummer, Deutsch, Englisch, nur einige Sprachen, die unterstützt werden, hat bei 481 Gesamtbewertung, eine Durchschnittssternebewertung von 4,5 Sternen und es gibt In-App-Käufe, nämlich die interne Fun-Bucks-Währung. In-App-Kauf, der kleinste ist 1,99 Euro und der größte 23,99 Euro. Ich lese mal die Beschreibung, jedenfalls einen Teil vor. Spannender Aktienhandel für jeden. Tauche mit Bugs in die Welt des Trading ein und entdecke die Finanzmärkte mit einem kostenlosen Funbox. Ach, ich bleibe einfach bei Bugs, verdammt. Mit einem kostenlosen Funbox-Konto. Teste Bugs noch heute. Trading leicht gemacht. Genieße die Welt des Aktienhandels auf deinem Smartphone. Wähle eine Aktie, einen Index, einen Rohstoff oder eine Währung aus und gib an, ob der Preis fallen oder steigen wird. So einfach ist das. Kostenloses Üben und bezahlbares Trading. Entdecke Trading ganz ohne Risiko und beginne mit unserer virtuellen Währung Funbox. Du hast die Möglichkeit, jederzeit zu echtem Geld zu wechseln und kannst dann mit einem Einsatz ab 50 Euro mit dem Trading beginnen. Der Mindesteinsatz dafür beträgt 50 Euro. Die Transaktionsgebühren fangen bei 25 Cent an. Lerne die Kunst des Trading. Es gibt dann noch so eine Nachrichtenredaktion mit Trading Coach Features. Man kann sich mit Freunden, die die App nutzen, vernetzen und irgendwelche Battles beginnen. Für erfahrene Trader, bist du schon länger bei Bugs aktiv oder hast du bereits Trading-Erfahrung? Unsere App bietet auch Features für unsere erfahrenen User. Flexible Multiplikatoren bei offenen Positionen, Candlestick-Charts und Alarm- und Stop-Loss Funktionen. Sicheres Trading Bugs wird von der britischen Financial Conduct Authority reguliert. Ich habe das mal ausprobiert. Noch nicht mit echtem Geld, sondern mit dem Fun Bugs Währung, also als Spiel gewissermaßen. 1000 Einheiten von dieser Währung kriegt man. Das Ganze ist wirklich so einfach, wie das da beschrieben wird. Ich weiß nicht, dieses Kontakt mit anderen Tradern kann man machen, muss man nicht. Das ist, oder sagen wir mal so, ich habe gelesen, dass die Transaktionsgebühren, die bei 25 Cent anfangen, wirklich günstig sind im Vergleich, was man so zu anderen oder bei anderen Banken oder so zahlt. Ich habe damit ernsthaft null Erfahrung. Das ist so ein bisschen Trial and Error, meistens mehr Error als Trial. Die App an sich läuft aber wirklich, sieht wirklich sehr nett aus, übersichtlich aus, wenn man sich da ein bisschen reingearbeitet hat. Und ja, kann man einfach mal ausprobieren, wenn man daran Spaß hat und vielleicht wirklich irgendwann auf das echte Geld wechseln, wenn man Erfahrung vor allen Dingen hat. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.